Sonne scheint, Handy klingelt, Ziggy ruft an. Ich bin high, Bruder, lass mal bisschen rumfahren. Ich komme vorbei, sitze in meiner Self-Funde. Denk an die alte Zeit aus dem Boxen Royal Bunker. Die Sonne scheint, Handy klingelt, Ziggy ruft an. Ich bin high, Bruder, lass mal bisschen rumfahren. Ich komme vorbei, sitze in meiner Self-Funde. Denk an die alte Zeit aus dem Boxen Royal Bunker. 2002, Mama holt für ihre Söhne Essen. Ihre Tischhälfte steht leer, denn sie will sich nichts kaufen. Mutter sagt nein, sie hat keinen Hunger. Meine Pommes spiegeln sich in ihren wunderschönen nassen Augen. Ich schaue rein, meine Mama ist am Bein. Denn sie holt uns Reis, doch sich selbst holt sie ein Scheiß. Ich war viel zu klein, um zu peilen, tut mir leid. Nie mehr Leid, nie mehr Strahl, bin bald die Eins. Der Wodka macht Kaboom in meinem Kaffer, deshalb seid ihr Pisser nicht auf meinem Radar. Bin etwas verkatert, pass auf wie du redest, ab heute hab ich Scheinzong mit Sido Baba. Ich hör's doch auch, die meisten reden von Grenzen, Kripotiken, Vormengen, Kilo Saba. Dealen ein Zehner täglich, zocken diese mit fettigen Haaren in Spielos Dana. Kriminelle Bahn war man, kam nach Hause, niemand war da. Bereuen werde ich nada, denn der Staat war niemals mein Vater. Du bist Gleit, ich bin Bonnie, sie sagt, du bist Pablo, Baby, ich bin Tata. Und das ist kein Feature, ich mach keine Features, erfüll nur den Traum, den ich als Kind hatte. Die Sonne scheint, Handy klingelt, Ziggy ruft an. Ich bin high, Bruder, lass mal bisschen rumfahren. Ich komme vorbei, sitz in meinem SL 500. Denk an die alte Zeit aus den Boxen Royal Bunker. Die Sonne scheint, Handy klingelt, Ziggy ruft an. Ich bin high, Bruder, lass mal bisschen rumfahren. Ich komme vorbei, sitz in meinem SL 500. Denk an die alte Zeit aus den Boxen Royal Bunker. 2002, ich sitz in der Bahn und fahre ohne Ticket vom MV bis nach Schöneberg ins Studio. Die Schnauze voll, denn die Taschen leer, Gras im Blut, Hass im Herz. Ja, mein Freund, das Leben ist ein Hurensohn. Zu Hause klingelt wieder mal die Polizei. Sie fragen, wo ich bin und Mama sagt, dass sie's nicht weiß. Doch wo soll ich sein? Ich vertreib meine Zeit. Fünf Leute, zwei Döner, nachts um eins. Ich wusste, entweder geht mein Album ab oder ich sitze bald im Knast. Entweder krieg ich bald meinen Hack oder ich knall euch alle ab. Wenn sich nichts ändert, helfen auch die Drogen nicht mehr. Doch heute kann man sich nicht vorstellen, wie es ohne mich wäre. Ich bin der Vater von diesem Rap-Ding, es fließt in meinem System. Frag die Juice und die Backspin, ich sah viele kommen und gehen. Und heute fahr ich rum mit Apache, Bacardi rum in der Tasse. Dieser Hip-Hop ist mein Leben, falls du fragst, warum ich das mach. Die Sonne scheint, Handy klingelt, Ziggy ruft an. Ich bin high, Bruder, lass mal ein bisschen rumfahren. Vorbei, sitze in meinem SL500. Denk an die alte Zeit aus dem Boxen Royal Bunker. Die Sonne scheint, Handy klingelt, Ziggy ruft an. Ich bin high, Bruder, lass mal bisschen rumfahren. Ich komme vorbei, sitze in meinem SL500. Denk an die alte Zeit aus dem Boxen Royal Bunker. Unsere Weste wird wie unsere Blöcke immer grauer. Es wird nur schlimmer, wenn du die Möglichkeiten hast, dann hau ab. Unsere Weste wird wie unsere Blöcke immer grauer. Es wird nur schlimmer, wenn du die Möglichkeiten hast, dann hau ab, dann hau ab. Die Sonne scheint, Handy.